Kiezbiografien, Ausgabe 20. Hallo, mein Name ist Lutz Bonneberg und ich bin heute zu Besuch bei Stefan im schönen Schöneberg. Nein, das ist falsch, in Friedenau. Oh, hallo Stefan. Hallo. Stefan und ich teilen ein gemeinsames Hobby, also ab und zu hängen wir ein bisschen gemeinsam ab. Gemeinsam ab, genau. Ja, aber das ist jetzt heute gar nicht so das Thema. Aber beim gemeinsamen Abhängen hatte Stefan erzählt, dass er etwas gemacht hat in seiner Geschichte, wo ich total hellhörig geworden bin. Weil, das kam auch schon mal bei einzelnen Kiezbiografien durch, also ich beschäftige mich mit Buddhismus. Und Stefan war 4,5 Jahre buddhistischer Mönch, ja, in Thailand. Ja. Und das finde ich spannend. Ich möchte jetzt dir den Raum lassen, dich einfach vorzustellen, wer du bist und vielleicht haken wir auch da einfach ein. Wie ist es dazu gekommen? Was war der Start, dass jemand sagt, ich gehe aus Deutschland nach Thailand in eine andere Kultur und werde dort Mönch? Ja, das ist sehr spannend. zunächst zu mir, ich bin Stefan Roth, 50 Jahre mittlerweile, wohne seit mittlerweile 11 Jahren auch hier in Berlin und bin eigentlich auf dem Land groß geworden, auf einem Bauernhof in einem kleinen Dörfchen in Nordhessen. Ja, Westdeutschland. Ja, Westdeutschland. Und relativ kirchlich geprägt, also evangelisch, groß geworden, getauft, konfirmiert, habe mich sehr früh für Kirche interessiert. War dann mal auch ein Berufswunsch von mir, in die Richtung zu gehen, Diakon zu werden, irgendwas Kirchliches zu machen. Also schon ein bisschen ernsthafter mit dem... Ja, ja, doch. Mit dem religiösen Motiv. Genau, okay. Genau. Und mein Glaube war doch ziemlich stark, wurde dann aber in der Ausbildung erschüttert. Also sprich, ich habe dann festgestellt, dass Kirche eine Institution ist, die nicht nur Gutes tut, sondern auch von irgendwas leben will. Und wie man so schön sagt, Wasser predigen und selbst Wein saufen. Okay, also solche Erfahrungen. Solche Erfahrungen durch leider, gut, ich sag mal nicht Kirche direkt, aber durch Menschen, die Kirche prägen. Ich habe dann eine Erzieherausbildung angestrebt, weil das war Grundstufe, um hinterher weiter aufbauen zu können als Diakon. Auch in einer kirchlichen Institution, in einer Diakonie, Schule für Erzieher und Heilerziehungspfleger die Ausbildung gemacht und da fing das mit der Ausbeute schon an. Und irgendwann war ich so weit, dass ich gesagt habe, ich kann für diesen Verein nicht mehr arbeiten, das geht gegen meinen christlichen Glauben und war auf der Suche, nachdem ich eine Glaubenskrise hatte, was befriedigt mich, welche Religion macht das anders, wo kann ich mich eingeben, habe mir dann Islam angeguckt, das Judentum, die Sekten, die es damals so gab. Also du hast auch, also einerseits hast du nicht gescheut, auch dir sektiererische anzugucken. Ja, ja, einfach meine mal. Meine Mutter hat immer gesagt, ja, Kind, ne, Sekten, nichts gut. Finger weg. Ja, das war bei uns auch, aber woher sollte ich das wissen, wenn man es nicht selbst erlebt hat? Und ich war schon immer so geprägt, wenn du drüber Bescheid wissen willst, sollte man sich das zumindest mal näher angeguckt haben. Nicht unbedingt gelebt, aber angeguckt haben. Hast du aber auch das Selbstvertrauen tatsächlich gehabt, dass du nicht manipuliert wirst oder sowas. Ja. Genau, okay. Richtig. Mhm. Ja, und dann bin ich irgendwann durch meinen allerersten Freund und den Urlaub in Thailand auf Buddhismus gestoßen. Ich war sehr, sehr überrascht. Es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und in den Ende der 80er, 88, 89 war das erste Mal, dass ich in Thailand war. Das war noch sehr, sehr, sehr ursprünglich. Es war wirklich ein Abenteuerurlaub. Es gab wenige große Hotels, mehr so kleine Guesthouses, verträumt am Strand. Es war wirklich eine andere Welt. Und die Religion Buddhismus, was ja eigentlich nur eine Philosophie ist und keine Religion, wurde da schon noch sehr, sehr, sehr traditionell gelebt. Das hat mir sehr, sehr imponiert. Damals gab es auch noch nicht so viel Literatur auf Deutsch, die man hätte lesen können. Ich habe dann wirklich alles verschlungen, was ich irgendwie finden konnte und bin immer mehr zu der Überzeugung gekommen, Buddha schreibt dir nichts vor. Buddha sagt immer, geh den Mittelweg, nicht zu streng, nicht zu lasch, stabil bleiben, der goldene Mittelweg halt. Und das hat mir so sehr gut gefallen, dass ich dann wollte, immer in den Urlaub dorthin zu fahren oder zumindest ganz oft. Das heißt, du hast jetzt erstmal durch einen einfachen Jahresurlaub Kontakt mit buddhistisch geprägten Kultur bekommen und bist auch erstmal auf dieser Urlaubsebene geblieben. Das heißt, du hast immer wieder mal für eine gewisse Zeit dort bist da gelandet. Genau. Und hast dann halt nicht nur am Strand gelegen vermutlich, sondern dann auch dich nochmal immer wieder mit den Ritualen oder mit den Bedingungen vor Ort, die der Buddhismus hat, beschäftigt. Gott sei Dank sehr, sehr einfach als auch Tourist in solchen Ländern am religiösen Leben teilzunehmen. Das geht einfach so, das geht so. Man kann schräg angeguckt oder so. Nein, ganz im Gegenteil. Also die Mönche nehmen sich auch Zeit, die Englisch können, einem alles zu erklären, auch tiefere Gespräche zu führen. Die bieten einem an, Retreats zu machen, über Tage, über Wochen, über Monate. Also ein Retreat, fast vergleichbar mit einem Rückzug im Christentum. Man zieht sich zurück aus dem Weltlichen, kontempliert, meditiert, nimmt am Klostergeschehen teil. Genau, sowas das ist so eine Art Kloster auf Probe. Ja, mit ganz viel Dhamma-Talk, was ja für mich das Interessanteste überhaupt war, weil man konnte ja nicht so viel lesen zu der Zeit. Also Dhamma-Talk heißt wiederum, ist für den Zuhörer, das ist halt die quasi das, was bei uns quasi in der Bibel drin stände, mit den philosophischen Elementen in der freien Rede zwischen den Meditationssitzungen und so weiter, dann halt irgendwie immer gerne dann halt vom Lehrer auch an die Hörenden oder Schüler weitergegeben wird. Genau. Themenkomplexe. Die Lehrreden Buddhas sind Also Dhamma, die Lehre des Buddha, Dhamma Talk. Genau. Einer spricht, viele hören zu. Habt ihr Fragen gestellt dazu? Oder? Ja, ganz viele sogar. Das ist anders so, als ich das auch im Christentum erlebt habe. Also es war nicht so, es wurde einem mehr so als Geschichte dargeboten, sehr, sehr in der Bildsprache, dass man sich es auch gut vorstellen konnte. Und man war da sehr eingebunden in diesen Dhamma-Talk, um auch selbst die Erleuchtung daraus zu finden. Also ich sage mal, Erleuchtung ist nicht das, was sich viele vorstellen, so, wumm, da geht ein Flutlicht an und alles ist strahlend hell, sondern ich sage immer, Erleuchtung ist eine Christbaumkette, wo dann so ganz kleine Birnchen hier und da aufflammen und je mehr da zukommen, desto heller wird es und desto schöner wird das Licht auch. Ja? Das ist ein bisschen wie beim Computerspiel, wenn du diese Karten hast, die immer schwarz sind und immer da, wo du lang gehst, wird es dann halt so quasi die Topografie. Richtig. Ja. Also es gibt das unbekannte Land. Die Lichterkette. Die Erleuchtung ist eine Lichterkette. Ja. Aber wie bist du dann also ein paar Mal in Urlaub gefahren, um dann sofort daraus aus den Urlauben heraus die Entscheidung zu treffen, da will ich jetzt länger sein? Oder war noch etwas dazwischen? Da war noch viel dazwischen. Also man macht das nicht so von heute auf morgen. Was ich wohl gemacht habe, aufgehört, in den Urlaub zu fahren, aber angefangen, ins Kloster zu gehen. Hier in Deutschland? Nein, in Thailand. Okay. Ich bin zwischen den Thailand-Urlauben auch in Sri Lanka gewesen, also andere buddhistische Länder kennengelernt. Habe mich dann zu Hause sehr viel mit Buddhismus auseinandergesetzt und gemerkt, es ist ähnlich wie im Christentum. Es gibt hunderte von Abspaltungen. Den tibetanischen Buddhismus, den Zen-Buddhismus, Theravada-Buddhismus, den chinesischen, den vietnamesischen, den laotischen Buddhismus. Das sind alles so einzelne Abspaltungen, aber der konservativste und in meinen Augen klarste Buddhismus ist die Urform des Buddhismus, so wie ihn Buddha gelehrt und gefunden hat oder erprobt hat, sage ich mal. Und das ist der Theravada-Buddhismus. Der kommt ohne diesen ganzen Budenzauber aus. Also wenn man so überlegt, mit dem Dalai Lama, der tibetanische Buddhismus, der ist sehr geprägt von vielen Ritualen. Mhm. Die haben dann diese gelben, schönen Karnevalsmützen auf, wie ich immer sage, und dann Glockengerassel und dann muss unbedingt ein Räucherstäbchen mit dabei sein. Und ja, auch die Gottheiten sind ja sehr, sehr diffizil da genau, aufgebaut. Richtig, ja. Und, Taras. Genau, das ist Theravada-Buddhismus nicht so, da gibt es nur zwei Abspaltungen, den großen Weg und den kleinen Weg. Mhm. Minhayana und Mahayana-Buddhismus. Das ist ein Buddhismus, aber der eine geht ein bisschen mehr in die Urform noch rein, das ist der große Weg, der hat auch viel mehr Regeln als der kleine Weg. Da war dann irgendwann der Wunsch da, nicht mehr nur Urlaub, sondern wirklich fast nur Klosteraufenthalt und Retreats zu machen, so viel es geht. Und was, wirklich am Klosterleben teilzunehmen. Ja? Dieses frühe Aufstehen, das Meditieren, das Chanten als Anhänger, beziehungsweise man ist da so ein bisschen Retreat-Besucher im Kloster, nimmt man nicht an den Mahlzeiten teil. Der Mönche. Der Mönche. Dieser Almosengang bleibt einem verwehrt, weil der ist wirklich nur für die Mönche da. Man kriegt zwar hinterher das gleiche Essen, aber eher das, was die Mönche nicht aufessen. Ah, okay. Ja, das ist so ein bisschen am Rande. Mhm. Ist aber auch unterschiedlich. Es kommt darauf an, in welches Kloster man geht. Und was hat dich jetzt genau daran so fasziniert? Weil, also ich sehe ja schon jetzt 2-3 Sachen, die man gut finden könnte. Die eingehen ins Kloster, ins Retreat, um endlich mal zu schweigen. Andere haben dann eher das Spirituelle im Zentrum ihres Aufenthalts. Ja. Wiederum Dritte sind vielleicht einfach nur von den äußeren Bedingungen, die sie umgeben und diesen kulturellen Flair vielleicht fasziniert, was jetzt nicht Spirituelles wäre, sondern noch mehr diesem touristischen Motiv entspräche. Aber das ist ja alles drin. Also wenn du jetzt mehrmals dahin geflogen bist, um dort hinter den Türen zu verweilen, was... Ja. Hat dich irgendwas, also manche gehen auch hin, um irgendein, muss nicht ein Problem sein, aber irgendein Themenkomplex zu bearbeiten, diesen Raum zu finden, halt einfach sich nur damit zu beschäftigen, genau hinzugucken. Was war es bei dir? Also bei du bist mir ja auch eine ganz große Frage, die mich eigentlich auch schon im Christentum beschäftigt hatte. Wo komme ich her? Warum bin ich hier? Und wo geht's anschließend hin? Das ist schon der große Wurf, nicht? Ja, das ist der ganz große Wurf und der einem jeder anders beantwortet. Und immer komplexer wird und unzufriedener in der Beantwortung. Ich habe aber festgestellt, dass genau das auch Buddha beschäftigt hat und der auf der Suche danach war und der ja den großen, das Ziel gefunden hat, den Weg gefunden hat, wie man da hinkommt, wie man dieses Leiden durchbrechen kann. Also diesen Anleitungsvorschlag in genau, die Welt richtig, gesetzt. Ja, ja. Und ich habe gesehen oder gelernt, durch die vielen Besuche dort und die Gespräche mit den Mönchen, dass man nicht fragen muss oder andere fragen muss, die einem das beibringen, sondern dass die einem nur zeigen, wie man richtig hingucken muss, um das zu finden. Also das die so Antwort bisschen, liegt bei dir. Ich wollte gerade sagen, man guckt bei sich selbst. Genau, richtig. Die Antwort liegt bei dir selber und du findest deine eigene Wahrheit. Und du weißt dann auch, dass es so ist, weil sich das mit den ganzen Sachen, die du gelernt hast darüber, auch deckt. Mhm. Oh, das ist so wie, man hat ein Regal voller Töpfe und ein Regal voller Deckel und alles sieht gleich aus. Ja? Und man sieht, der kleine Deckel passt nicht auf den großen, aber es muss genau einen geben, der mal drauf gehörte, damit das wieder eins wird. Und irgendwann findet man den Deckel. Mhm. Naja gut, in dem Sinne, also die Frage ist ja groß genug, um damit mehrere Urlaube zu füllen. Ne? Also ja, das heißt ja auch, dass der Zeitraum, den man benötigt, um zu einem wie auch immer gearteten Ergebnis vielleicht zu kommen, überhaupt nicht definiert ist. Nein, ist er nicht. Du warst jetzt ein paar Mal mehrere Wochen dann dort. Aber mir wurde auch immer wieder gesagt, das muss nicht unbedingt sein, dass ich den Deckel für meinen Topf in Thailand finde. Den kann ich auch bei mir zu Hause in Deutschland finden. Folgedessen war das eigentlich immer nur so ein Hinkommen, wieder neu gucken lernen, noch ein bisschen offene Fragen zu beantworten, den Blick wieder neu ausrichten und nach Hause fahren mit einem Paket voller Aufgaben und Lösungsansätze und die durchzuprobieren. Also hast du quasi Werkzeuge und Aufgaben dort abgeholt? Ja. Du halt in jedem any given Alltag auch weiterführen konntest. Ja. Aber anscheinend war das ja nicht genug. Also es hat ja, du bist ja trotzdem dann, hast deine Sachen gepackt, was auch immer, den Mietvertrag gekündigt und bist. Naja, ich habe halt irgendwann festgestellt, dass ich mich in diesem Weg von meinen Freunden, von meiner Familie, von meinen Arbeitskollegen immer mehr entferne. Und habe so gemerkt, das sind plötzlich nicht mehr die Gespräche mit denen, die ich früher hatte, die mich erfüllen, sondern die haben mich eher schon so ein bisschen seltsam angeguckt. Ich will nicht sagen gemobbt, wäre zu weit gegangen, aber die konnten es nicht so richtig nachvollziehen. Die konnten nicht sich in mich reinversetzen, was ich da suche und was ich will. So ging es auch mit meinem Partner, ja, ganz ehrlich. Nein, dann kamen zwei ganz, ganz große oder drei ganz große Ereignisse auf einmal. Das erste war, meine Eltern haben sich scheiden lassen, nach 33,5 Ehejahren, und haben ihren Scheidungskrieg auf meinem Rücken ausgetragen. Ich bin der älteste Sohn. Okay. Ich stand zwischen zwei Stühlen. Die Partnerschaft mit meinem damaligen Mann, wir waren auch schon verheiratet, ging auch in die Brüche. Wir hatten ein Haus zusammengebaut. Er war Alkoholiker. Ich kam mit seiner Sucht nicht zurecht. Okay. Und ich war in der Psychiatrie und habe eine Station geleitet für Menschen mit seelischer Behinderung. Das heißt, es waren Menschen, die nicht behindert genug für ein Behindertenheim waren, nicht psychisch genug, um in der Psychiatrie zu bleiben, aber ihr Leben lang irgendwie in der Psychiatrie verbracht haben. Das heißt, du hast eigentlich die ganze Zeit gegeben. Genau, richtig. Und ich kam dann mit meinen Ansätzen, wo ich gesagt habe, man muss auch mal verzeihen können und man muss mal zurückstecken können. Und all das, was ich im Buddhismus gelernt habe und versucht habe, an diesen drei Punkten anzuwenden, völlig gescheitert. Und da habe ich gesagt, so geht's nicht weiter. Und ich spürte innerlich irgendwie wie so eine Stimme, die einen ruft, komm zu mir, komm hierher und hier geht's dir besser. Ja, das wäre der Vorteil gewesen, dass du halt da schon einen Horizont hattest. Genau, richtig. In den du dich auch nicht hinkriegst. Vielleicht ist aber auch, um einen Schritt fast nochmal zurückzumachen, diese Diskrepanz zwischen den Leuten, die dich halt in Deutschland oder in Europa halt umgeben, die sich halt nicht mit solchen Philosophien aus Asien beschäftigen, die halt nicht diesen gemeinsamen Hintergrund haben. Also das hört man ja immer wieder mal, dass genau das dann halt irgendwie zu solchen Loslösungen oder Trennungen führt. Ne? Irgendwie, wenn das sich total verändert und so. Genau. Ich finde das irgendwie ein bisschen fies, weil auf der einen Seite, also ich finde das eigentlich sehr positiv, was da im Buddhismus als Angebot für Lebenskonzeption oder Haltung, ne, irgendwie sich selbst und anderen gegenüber einem angeboten wird. Das heißt, eigentlich ist es nichts Schlimmes, aber gleichzeitig aus dieser äußeren Perspektive heraus wird es quasi schlimm gemacht, weil ich höre jetzt wieder quasi meine Mutter im Hintergrund, die halt, ne, über diese Sektengeschichten halt irgendwie so, die manipulieren einen, ne? Irgendwie die Leute werden dann plötzlich ganz anders und so. Und das stimmt ja auch dann in dem Augenblick. Du bist ja anders geworden, weil du dich mit den Sachen beschäftigt hast. Du hast halt gemerkt, dass du dich mehr von den Leuten mit, wo man noch die gleiche Biografie geteilt hat, also europäische oder deutsche Geschichte so und Erziehung, die halt nicht diese Ergänzungen mitgemacht haben, die du in Thailand bekommen hast. Ja. Dass das dann tatsächlich aus deren Perspektive vielleicht auch zu einem Bruch, also sich wie ein Bruch anfühlt? Ja, das eher weniger. Also, sie haben ja gesehen, wie glücklich ich dabei war. Okay. Sie waren also, eher neidisch darauf, dass ich so gefasst und in mir geruht habe. Weil ich habe wirklich schon so diesen Frieden in mir gefühlt, weil ich so den Ansatz des Weges gefunden hatte. Ja. Und sobald man die ersten Schritte geht, merkt man, ja, das fühlt sich gut an und man kriegt da so einen inneren Frieden. Und ich habe auch in den vielen Übungen der Meditation gelernt, nicht nur mich zu lieben, sondern auch andere zu lieben und diese Liebe so rauszusprühen. Und von daher habe ich dann auch irgendwann mal gesehen, ich kann jetzt da nicht weitermachen. Das ist jetzt ein Punkt, wenn ich muss sie einfach loslassen. Und ich bin froh, dass es so weit gekommen ist, damals auch, weil das hat mir so diese Freiheit gegeben, okay, wären sie nur auf meiner Seite gewesen, hätten mich voll verstanden und wäre alles Friede vor der Eierkuchen gewesen, wäre ich vielleicht nicht zu diesem Punkt gekommen zu sagen, okay, ich verlasse euch jetzt hier und ich gehe meinen eigenen Weg und der ist nicht hier in Deutschland, sondern in Thailand. Ich hatte mir auch ein Kloster ausgesucht und viele Gespräche in Briefen geführt mit drei englischsprachigen Mönchen, die dort waren und die mir auch eine Einladung dann geschickt haben, mit der ich ein Jahresvisum bekommen konnte. Das bedarf ja auch einer gewissen Vorlaufzeit und man weiß ja nicht, wie lange man geht. Ich habe immer gesagt, ich gehe, bis ich mich gefunden habe und dann komme ich vielleicht zurück. Ja, wann das sein wird, weiß ich nicht. Oder du brauchst noch ein paar Leben. Folgedessen haben wir das Haus verkauft, wir haben... Das war dann übrigens schon das zweite Haus, was ich verkauft habe. Im Leben. Okay. Ich habe mein ganzes Hab und Gut verschenkt und zu Geld gemacht und habe bis auf zwei kleine Umzugskartons mit wichtigen Papieren, die ich vielleicht irgendwann mal brauchen würde und ein paar ganz persönlichen Andenken aus meiner Kindheit, habe ich die bei meiner Mutter gelagert und habe gesagt, ich fahre jetzt, tschüss. Und bin dann gegangen. Und wir haben noch ein Abschied gefeiert mit allen. Und sie haben mir alles Gute gewünscht und haben gesagt, wenn das dein Weg ist, dann musst du den so gehen. Ja, willst du auch machen. Ist ja, erwachsen, ich wäre ne? sowieso gegangen, genau, ja. Ja, und dann bin ich in 2000 oder so, bin ich dann los. 2000? Ja, irgendwie sowas in dem Dreh, genau. Was hast du vorhin gesagt, 4 Jahre? 4,5 Jahre, aber ich habe ja, die Geschichte geht ja noch weiter. Ich bin dann übrigens auch ganz toll, herrlich angekommen in Thailand. Ich habe dann gedacht, gut, die erste Zeit gehst du ja noch nicht ins Kloster, du musst erstmal ankommen, dich ans Klima wieder gewöhnen und es dauert ja immer so ein bisschen und ich will da nicht so mit der offenen Tür ins Haus fallen, sondern so Schritt für Schritt aus dem weltlichen Leben rüber ins geistliche Leben. So der Plan. So der Plan. Folgedessen habe ich nur alte Klamotten mitgenommen und habe gedacht, du kannst dir da drüben für ein Appel und Ei ein paar neue kaufen. Außerdem brauchst du ja nicht mehr viel Klamotten. Du kriegst ja bald deine Roben. Zumindest die weiße Kleidung vom Kloster auch. Ja. Für die Anwärter. Ja, ja. Also wir würden hier Novizen sagen, aber Novizen sind da was anderes. Und das heißt Prakau-Kleidung. Okay. Prakau ist so diese Vorstufe. Mhm. Und weiß Probezeit. Ist ja da so das, was schwarz hier ist. Ne? Also genau, richtig, ja. Mhm. Ja, und komme also an mit einem Flieger, ein Ticket, 99-Euro-Ticket, werde ich nie vergessen. Gab es damals von einer Airline, die es heute nicht mehr gibt, so Fliegenpreise. Und die Maschine war nicht mal viertelsvoll. Also es war auch der letzte Flug nach Thailand in dieser Saison damals, um die letzten Urlauber nach Hause zu holen. Ah, deswegen war die ganz, ganz leer. Also ja. Und dann komme ich da an und stehe dann auch ziemlich schnell, ziemlich alleine am Gepäckförderband und warte auf meine, ich hatte so einen alten Rucksack. Und da war alles reingestopft, so ein Backpacker-Rucksack. Mhm. Der mich viele Jahre begleitet hat und wartete und der kam und kam nicht. Also dreimal gefragt, an welchem Band ich stehen muss. Ja, das ist schon das richtige Band. Was ich aber nicht gesehen habe, da fuhren ständig 2 Tüten im Kreis und da stand auch rot drauf. Aber so krakelig geschrieben, dass ich das gar nicht mitgekriegt habe. Das war nämlich mein Nachname. Und dann kam dann irgendjemand und beobachtete mich und sah das und fragte, wie ich heiße und sagte, ja, das sind doch Ihre Tüten. Das sind meine Tüten. Ich warte auf einem Rucksack. Ja. Da war also nur noch Bruch drin und dreckige Klamotten. Und aber es waren das deine Klamotten? Ja, pass auf. Beim Ausladen war dieser Rucksack oben an der Rampe hängen geblieben, ist runtergefallen. In dem Moment ist so ein Fahrzeug da drüber gerollt, alles kaputt und total dreckig, unbrauchbar. Und dann haben die das in Tüten gepackt. Und dann kam dann auch jemand und sagte, ja, sie kriegen jetzt eine Entschädigung von uns. Und dann habe ich den Wert von 500 Euro in... das Bad? Ein D-Mark damals. Das war ja 2000 war ja noch D-Mark. Genau, das war kurz vor der Währung. In 500 Mark dann umgerechnet, ich weiß nicht mehr, wie viel das waren. Irrsinnig viel Geld. Ja, für die Region dann da unten. Auf jeden Fall. Sehr, sehr, sehr viel Geld. Hast du noch mal ganz weltlich wie die Maler im Speck gelebt? Ja, ich habe dann gesagt, okay, Buddha heißt dich willkommen und das war mein Begrüßungsgeld. Proportional mehr als die. Ich habe dann wirklich nur ganz wenige Klamotten mir gekauft und bin dann doch schneller ins Kloster, als ich wollte. Ja, de facto wusstest du ja, dass das nur eine Zeit ist. Genau, richtig. Komme da an, die haben mich herzlichst aufgenommen, es lief alles prima. Und was ich vorher nicht so bedachte, es war ein reines Ausbildungskloster, ganz viele Retreats liefen da. Ein ganz berühmter Abt, dessen Namen ich mir nie merken konnte, hat da... war sehr, sehr bedeutend. Für Thailänder ist das einer der ganz großen Lehrer. Weißt du noch den Namen des Klosters? Ja, ne? Weil es gibt immer so. Ich nicht mehr. Das war in der Nähe von Bangkok. Also, okay. Nee, das ist auch diese thailändischen Namen sind immer schwer auszusprechen. Es gibt also so Kloster, die sich quasi darauf spezialisiert haben, sich mit Westlern. Nee, das eher nicht. Das war beschäftigt ganz viel mit Einheimischen. Also ganz viele Thais, die was auf sich halten und diese Lehren dieses Abtes da nachvollziehen und studieren möchten, gehen in dieses Kloster rein. Seine Kutti war aufgebaut wie ein, also Kutti ist so ein Häuschen, was so ein Mönch hat. Mhm. Der Abt hat natürlich ein etwas größeres und ein bisschen besser ausgestattet. Das war alles voll wie ein Museum. Da standen seine ganzen Lehrbücher drin, die er da verfasst hat und seine Schriften zum Buddhismus und zu den Wegen. Auf Thai oder? Ja, alles in Sanskrit. Immer in Sanskrit. In Sanskrit? Ja, ja. Also schon in der gelehrten Sprache. Es gibt dann Übersetzungen in alle anderen Sprachen. Okay. Ja, ja. Also wie hier damals Latein quasi, wird auch dann halt... Genau, richtig. Wird da Sanskrit gesprochen auch unter den Mönchen? Weil Pali ist ja nicht die ältere Sprache. Ne? Ja, aber die Sprache Buddhas ist Sanskrit. Und deswegen auch wird darin publiziert quasi. Genau, ja. Wissenschaftlich. Also sie sind auch, die muss man ja da auch lesen können. Mhm. auf diesen Palmblättern, praktisch die Urbibel ist ja auf Palmblättern geschrieben, alles in Sanskrit. Und ja, das war, da saß sogar der Abt als Wachsfigur vor seiner Kutte hochverehrt und naja, wie gesagt, die drei englischen Mönche haben mich dann eingewiesen in die Klosterarbeit, ich kriegte meine weißen Klamotten und wurde als Pakau geführt und ständig kamen irgendwelche Thais, Männer natürlich, die dann so, es gab so einmal im Monat eine Ruckzuck-Ordination, die waren praktisch 3 Tage in Vorbereitung und sind ordiniert worden, das ist eine Zeremonie immer von 3 Tagen, blieben 1-2 Wochen, manchmal 4 Wochen und dann sind sie wieder ausgetreten. Vielleicht kann man da wirklich einen Exkurs machen. Also viele jüngere Männer, also es ist ja auch durchaus eine Diskussion mit Feldes, Frauen im Buddhismus ist ja auch nicht so ohne. Ja, also nicht schön. Sehr schön, unter emanzipatorischen Aspekten betrachtet. Aber also junge Männer kommen für eine gewisse Zeit, weil es der Glaube sagt, dass man die Thais glauben ja auch wieder wirklich an Wiedergeburt und an Geister und so. Und diese Buddhisten denken, also glauben daran, dass sie im nächsten Leben reich sind, Wohlstand, besseres Karma haben, wenn sie jetzt schon dafür vorsorgen und sparen. Gute Taten, gutes Karma, böse Taten. Das heißt, die bleiben dann halt quasi so für ein paar Wochen oder Monate. Genau, aber der Hintergrund ist, das gibt es nur bei den Thais, das gibt es nicht bei den Theravada-Buddhisten in Sri Lanka zum Beispiel, dass die Thais ihren Eltern für ihre Geburt und dafür danken möchten, dass sie sie großgezogen haben und gehen dafür für diese Eltern eine Zeit lang ins Kloster. Okay, also selbst. Und damit schenken sie diese Karma-Punkte praktisch den Eltern, damit die im nächsten Leben ein besseres Leben haben. Mhm. Das ist der Ursprung. Deswegen sollte jeder Thai-Junge einmal in seinem Leben im Kloster gewesen sein. Und das gibt es nur in Thailand? Das gibt es nur in Thailand. Das ist interessant. Ja, das ist so aus der thailändischen Geschichte. Also Sri Lanka habe ich den Eindruck gehabt, dass es halt eher manchmal die Versorgung von Kindern, die Eltern in Thailand teilweise bringen, auch, dazu bringen, die Ärmsten der Armen ins Kloster zu geben. Geben gerne Kinder ab ins Kloster, weil da kriegen sie auch die viel bessere Schulbildung. Ja, genau. Die sind hinterher alle so weit, dass die studieren können und also gute Berufe kriegen. Viele davon bleiben auch ein Leben lang im Kloster. Aber auf jeden Fall die Props oder Credits oder wie man es auch auf Englisch nennen würde, das ist ein thailändisches Phänomen. Genau, ja. So, und jetzt ging es da, und es war immer was los, es war immer voll und es gibt viele Feiertage in Thailand und ich kam mir da vor wie so ein Museumswärter. Ich musste dann, weil ich ja noch nicht ordiniert war, durfte ich die Donations, also die Spenden, die Geldspenden anfassen. Ein Mönch darf ja kein Geld anfassen. Folgedessen musste ich dann auch immer die Kasse abends zählen und in den Safe packen und. War so ein dickes, erträgliches Geschäft aus den Verkäufen von den Büchern und so. Dem Kloster ging es sehr, sehr gut. Und dann habe ich dann irgendwann mal gefragt, wann bin ich denn mal so weit? Weil ich sah immer, die ganzen Jungs kommen, die wurden ordiniert, die kriegten ihre spezielle Ausbildung für diese Ordination und dann ging das weg. Und naja, und dann sagten die dann, ja, du kannst ja noch kein Thai sprechen. Und das war so ein Schock für mich. Das hat mir vorher nie jemand gesagt, dass ich Thai sprechen lernen musste. Damit du halt überhaupt in der Ja, man kann Kloster nur diese Ordination bekommen, wenn man Thai spricht. Und Sanskrit ist nicht so ganz so wichtig, aber das lernt man dann sowieso. Ja, und dann habe ich gesagt, wie kann ich das jetzt machen? Bringt mir doch Thai bei. Nee, dafür hatten sie keine Zeit. Hätte ich das gewusst, hätte ich einen Thai-Kurs vorher gemacht. Ja, genau. So stand ich da. Und dann bin ich dann nach vielen Nächten vor einer Buddha-Statue weinend gedacht, okay, dann machen wir das jetzt ganz anders. Weil je länger ich in diesem Kloster plötzlich war, um da wohnen zu können, desto mehr merkte ich, das ist nicht der Platz, den ich gesucht habe. Es war plötzlich ein ganz anderer Platz als den ich vorher kennenlernte. Das ist interessant, also so eine Enttäuschung. Also ich hatte auch eine Empfindung. Jetzt hast du alles aufgegeben und jetzt sitzt du hier und dann habe ich gesagt, okay, ich gehe raus aus dem Kloster, weil man kann ja rein und raus, wie man will. Ich war ja auch noch nicht ordiniert und habe dann gesagt, dann suche ich mir einen Job und lerne Thai und komme dann wieder. Also im weltlichen Job dann auch. Ja, genau. Wirklich. Aber du wolltest auch in dem Kloster bleiben. Hättest du auch sagen können, irgendwie so, wisst ihr Leute. Nee, ich wollte dann so nicht mehr da bleiben, weil ich habe gedacht, guck dir mal noch was anderes an, vielleicht findest du noch was Besseres. Ja. So, und so war das dann auch. Ich bin dann wirklich raus und habe einen Job in Bangkok gekriegt, der mich nach Pattaya verschlug, den größten Puff der Welt. Sehr, sehr negativ behaftet, aber man muss da leben. Ich will nicht alles schlecht machen. Es hat auch seine guten Seiten. Also fernab von dem Bordellbetrieb. Sag mir gar nichts. Echt nicht? Pattaya? Ist Pattaya? Also ich weiß halt immer so diese ganzen... Im Chinesischen wäre oben genau in dem Zipfel. So deutsche Männer fliegen mit dem Flieger und lassen das gut gehen. Das, ja, das ist das. Das ist das Klischee. Bomber. Genau. Ja, Bangkok. Ja. Das ist das. Okay. Ja. So, und dann bei einer Zeitung. Ich hatte ja früher mal in meinem Leben in Deutschland Fernstudium zum Autor und Schriftsteller gemacht. Mhm. Und da war ein bisschen Journalismus mit bei. Und das hat mir da den Job geöffnet. Und da habe ich auch richtig Workpermit gekriegt, was gar nicht einfach ist, weil die teils stellen nur Leute ein für Dinge, die sie nicht selber können. So lange, bis sie jemanden finden, der das übernehmen kann. Und ich musste Artikel von Englisch ins Deutsche übersetzen und umgekehrt und auch eigene Artikel schreiben. Mhm. Ja, und kriegt den Fahrer an die Seite, weil die Zeitung wurde gedruckt in Bangkok, da war die Druckerei, und wurde dann nach Süden, Osten, Norden und wie gesagt nach Pattaya verfrachtet, verteilt, verkauft. Wie lange hast du das dann gemacht? Knapp 2 Jahre. 2 Jahre. Knapp das von den 4,5 Jahren, die du in Thailand warst? Nein, nein, das waren ja 6,5 Jahre. Ich war 4,5 Jahre. Im Kloster? Ungefähr 4,5 Jahre. Und davor hast du jetzt noch 2,5 Jahre quasi in Thailand Geld verdient und Thailändisch gelernt. Also knapp 2 Jahre war das, genau richtig. Ja, ich musste ja von irgendwas leben, habe dann auch nur ein Teilgehalt gekriegt. Also das war nicht viel, aber wenn man sich vorstellt, ein Haus mit 3-4 Zimmern und einem kleinen Garten drumherum kostet 70 D-Mark Miete im Monat. Liter Sprit 25 Cent. Geht. Man kann da gut von leben. Ja. Ich kriegte dann auch einen Fahrer an die Seite und einen Übersetzer. Weil ich sprach ja kein Thai. Und da hatte ich das Glück, Pong, so hieß der damals, war jahrelang in Deutschland und ist zurück nach Thailand gegangen. Und der konnte hervorragend Deutsch. Und der hat mir natürlich sehr, sehr viel Thai beigebracht. Eigentlich mein ganzes Thai. Okay. Nur war das ein Bangkok-Thai. Bangkok-Thai ist sowas wie ein Hannoveraner in Deutschland. Also Hochdeutsch, beziehungsweise Hoch-Thai. Also jeder hat mich hervorragend verstanden. Mhm. Ich kann es immer noch nicht schreiben, weil es ist doch schwierig. Aber die orale Ebene Sprache. Und der war mir auch behilflich auf der Suche nach dem geeigneten Kloster, weil er kam tief aus dem Isan, also der Kornkammer Thailands, tief im Osten Richtung laotische Grenze. Mhm. Da gibt es Gegenden, die haben wahrscheinlich bis heute noch nicht einen Weißen gesehen, einen Touristen, weil da gibt es nichts Touristisches. Da leben die Leute von 100, 200 Euro Jahresgehalt, also die ärmsten Arm. Und aus dieser Gegend stammte er. Wir haben dann seine Eltern dort besucht und natürlich war mein Wunsch immer, da auch ins Kloster zu gehen, wo wir hin sind, Kloster zu besuchen, an den Ritualen teilzunehmen, um drin zu bleiben. Ja. Und dann sind wir in sein Kloster, in das er als Junge selber auch war. Der Abt lebte auch noch. Mit dem hat er lang gesprochen und der Abt war so begeistert von mir, von meinem Weg, dass er mich dann eine halbe Stunde schweigend prüfte. Also er hat richtig in mich reingeguckt und in mir gelesen, wie in einem offenen Buch, und hat dann gesagt, also wenn ich möchte, dann dürfte ich es probieren und an dem Probezeit teilnehmen. Wow, nun ist es ja nicht Bangkok, ne? Nun ist es halt auch nicht unbedingt so, wie du hattest, vorher 3 Mönche hattest, die des Englischen mächtig waren und mit denen du Briefe ausgetauscht hast. Wenn du da in dieses Rural, also diesen doch sehr armen und traditionellen Bereich, also in diese Region kommst, da war vielleicht mit Englisch auch nicht so viel. Konnte der Abt Englisch? Nein, es konnte ein Mönch, der ab und zu mal vorbeikam, ein paar Brocken Englisch. Wow, das heißt, du warst jetzt also auch... Haben die mich ja verstanden. Ja, also, mit dem Thai. Also das ist so wie einer aus dem tiefsten Bayern oder oben aus dem tiefsten Norden, Ostfriesisch oder so. Das ist typisch platt, ganz hartes Platt. Und wenn die dann einen haben, der Hochdeutsch spricht, den verstehen die, aber umgekehrt nicht. Das heißt, also es gab schon eine gewisse... Aber mein Abt machte mir wirklich den Mut und sagte, das macht nichts. Also wir strengen uns an, auch wir können, wenn wir wollen, Hochdeutsch, also Hochthai sprechen. Und das geht schon. Aber wenn man da jetzt da sitzt, wahrscheinlich ein bisschen niedriger als der Abt, stelle ich mir das jetzt vor, und der schweigt dich quasi eine halbe Stunde lang an, und ja, ist das jetzt mit Augenkontakt oder nicht? Also man windet sich ja auch in solchen Momenten ein bisschen vielleicht oder so. Wie hast du die Situation wahrgenommen? Also du hast gesagt ja gerade, er las in dir wie in einem Buch. Also der Abt sitzt ja immer erhöht von den Menschen, die nicht ordiniert sind, weil die sitzen höher als der König sogar. Oh, okay. Also ein Mönch ist Buddha-gleich, ist Gott-gleich und ist immer erhöht, ist unberührbar. Das heißt, du hast dieses Gefälle. Der sitzt auf einem Podest, und man kniet mit gesenktem Haupt vor ihm. Ach so, deswegen, also es gab eigentlich keinen Blickkontakt die ganze Zeit, sondern man... Nur man beim Reden, nur beim Reden. Und dann hinterher beim Meditieren, wir haben dann zusammen meditiert, so würde ich das jetzt beschreiben, hat er mich angeschaut und in mir gelesen in einem offenen Buch. Das ist was sehr, sehr Mystisches, wenn einer so tief in der Leere drinsteckt, das ist schon so, als könnte der Gedanken lesen. Der guckt dich an und weiß über dich Bescheid. Wie er das macht, weiß ich nicht. Es gibt dann ein ganz, ganz tolles Ereignis. Also man hat als Prakau 5 Regeln, die man befolgen soll. Sowas wie nicht töten, nicht stehlen, nicht lügen, sowas. Als Laie, Entschuldigung, als Prakau, wenn man diese Lehre gehen will, hat man 126 Regeln zu befolgen und als Ordinierter 226. Die du auch alle parat haben musst. Die musst du alle parat haben, die musst du auswendig lernen in der Zeit, in der du praktisch geprüft wirst. Hinterher, als ich Mönch war, als ich ordiniert wurde, gab es ein Ding, man steht ja nachts um 3 Uhr auf, man ist mitten im tiefsten Dschungel. Das war ja kein Stadtkloster, es war ja ein Waldkloster. Ohne elektrisches Licht, ohne fließend Wasser, ohne Toiletten. Es gab Toilettenhäuschen, da musste man dann durch den dunklen Dschungel durch. Es gibt viele wilde, gefährliche Tiere, also man muss da sehr achtsam sein, um da hinzukommen. Und wenn das so stockdunkel ist nachts und die nächste Kutti vom nächsten Mönch ist außer Sichtweite. Das heißt, es ist ein großes Areal. Ja, sehr großes Areal. Dann denkt man sich, okay, man darf ja auch überall in den Wald sein Geschäft verrichten. Hm. Machst du das? Hm. Aber es gibt als Mönch eine Regel von den 226, die heißen, du musst es im Hocken machen und deine Roben um dich herum drapieren, dass keiner das sieht. Man trägt ja als Mönch keine Unterwäsche. Ja. Man präsentiert sein Gemächt nicht. Den Hintern oder sonst was. Das macht man nicht. Verstehe so, ich. Und ich habe mir gedacht, okay, hockst dich dahin im Dunkeln bei Kerzenschein, in einem unwegsamen Gelände und ruckzuck hast du dir einfach mal in die Roben gemacht. Super. Dann ist ein Fitzelchen nicht an der Seite gewesen und du rennst den ganzen Tag mit einer... Und das in Weiß? Nee, das war schon als Mönch. Braune Robe. Aber du hast dann einfach da Flecken drin, die riechen das in der Hitze. Genau. Oh ja, ja stimmt. Der Temperatur. Also habe ich dann gedacht, okay, es sieht dich morgens keiner, bin ein Mann, pinkel im Stehen. So, nach dem Essen, nach dem Almosengang gibt es immer einen, den sich der Abt aussucht mit einem Blickkontakt. Der weiß dann, okay, du hast heute die große volle Ehre, den Abt noch ein bisschen zu massieren vor seinem Mittagsschläfchen, also Mittagssiesta macht man da ja auch, und darfst ihm die Almosenschale säubern und darfst ihn begleiten und seine Kutti fegen. Das nutzt er dann immer für ein intensiveres Gespräch. Mhm. Da ist jeden Tag mal jemand anders dran. Also den Tag war ich dann dran. Und er erzählte mir dann über diese Regeln und kam dann auch drauf, dass man nicht im Stehen pinkeln sollte. Mhm. Ich denke, okay, es ist jetzt Zufall, dass er das gerade sagt. Ja, und? Also, na, ich weiß nicht. Ich bin nicht drauf eingegangen und man erwidert das dann auch nicht. Und man gesteht das ja dann auch nicht. Auf jeden Fall ging das dann tagelang so und er hat mich jeden Tag immer wieder rausgezogen. Die Mitbrüder waren bestimmt schon eifersüchtig, obwohl sie das ja nicht dürfen oder eigentlich auch nicht sind. Aber ich hatte so das Gefühl, warum immer mich? Und immer jeden Tag über diese Stehpinkel. Habe ich es nicht gemacht, hat er mich nicht gezogen, habe ich 2 Tage später wieder im Stehen gepinkelt. Echt? Ja, ja. Also tatsächlich so eine metaphysische Verbindung. Sagte er dann mal so mit einem Lächeln, also wir können das Spielchen jetzt noch ewig treiben, so nach dem Motto, ich habe in dir gesehen, dass du gegen diese Regel verstoßen hast und von da an war mir klar, der weiß mehr oder sieht mehr in dir, als du ihm preisgibst. Und das haben mir Mitbrüder dann auch bestätigt. Und das ist so dieses Mystische, finde ich. Der Effekt ist auch enorm, ne? Ja. Also wenn du davon ausgehst, dass halt irgendwie nicht überall Kameras an den Bäumen hängen, oder der Typ halt nichts Besseres zu tun hat, als nachts um 2 irgendwie zu gucken, ob du pinkeln gehst, dann ist das, was, also eine andere Art und Weise von dieser Schere im Kopf. Ja. Also wenn du davon ausgehst, dass da einfach jemand tatsächlich, warum auch immer aufgrund deines Verhaltens oder sowas halt irgendwie mehr Sachen wahrnimmt, als du bereit bist, preiszugeben, wirst du dich zwangsläufig anders verhalten. Also es gibt einen Moment, wo ich wirklich auch selber davon überzeugt war, dass ich das kann. da war ich schon 3 Jahre im Kloster oder so, ich hatte plötzlich das Gefühl, gleich kommt ein ganz bestimmter Mitbruder zu mir und fragt mich nach einem ganz bestimmten Buch. Das ist sich derzeit in meinem Besitz, Besitz nicht, aber in meiner Kutti befand. Mhm. Und keine 5 Minuten später kam wirklich der und fragte mich genau nach diesem Buch. Also wie so ein 7. Sinn. Ja, ich habe wirklich gedacht, ja, da ist doch mehr dran. Ich wusste nicht, wo es herkam, aber tief auf meinem Innern, und es fühlte sich total toll an. Mhm. Also sowas zu können, ja, so was hat echt was Mystisches. Man hat zum Beispiel, es gibt ja da Insekten ohne Ende, Mückenstiche. In meiner Prakau-Zeit habe ich jeden Tag so 100, 120 Mückenstiche gehabt. Boah. So, in der Klosterzeit, also in der Ordinationszeit, nicht einen einzigen. Und du fragst dich, wieso? Es gibt ganz wilde Berg-Dschungelhühner, die so scheu sind, wenn die Menschen nur vom Weiten sehen, fliegen die hoch auf den Baum. Die sind ziemlich klein wie Zwerghühner. Wunderschön anzusehen, schillernd bunt die Hähne, aber die sind immer vor mir weg. Und als ich die Roben anhatte, ist mir dann aufgefallen, die hauen nicht ab. Sie bleiben einfach da, sie gucken einen wohl, beobachten, wie man an ihnen vorbeigeht, aber so bis auf 4-5 Metern kann man an denen vorbeigehen, ohne dass sie sich überhaupt nur gestört fühlen. War das schon, also Hühner haben kein Bewusstsein darüber, was eine Robe bedeutet. Denke ich mal. Aber es ist, hast du dich anders gefühlt? Ja, man fühlt sich anders. Man kann es auch nicht beschreiben. Ohne überheblich zu klingen, aber man ist wirklich jemand anders plötzlich. Hm. Das hat wahrscheinlich auch mit dieser 3-Tages-Ritual-Einführung zu tun, die man da über sich ergehen lässt, die zeitlich sich wie eine Stunde anfühlen. Hm. Also es ist so im Nachhinein dachte ich, wow, das waren jetzt 3 Tage, man ist so wie in Trance und sag so, man denkt ja, dass der Sohn ins Kloster geht, um sich bei den Eltern zu bedanken, habe ich ja gerade gesagt. Dann gibt es auch ganz viele Eltern, die haben keine Söhne oder die Söhne sind schon tot oder haben es nicht geschafft, ins Kloster zu gehen oder die haben nur Töchter. Mhm. Die möchten auch gern, dass irgendjemand für sie ins Kloster geht. Karma. Und die adoptieren dann so jemanden wie mich, der dann sagt, okay, ich gebe mich für euch hin und damit ihr besseres Karma im nächsten Leben habt, gehe ich für euch diesen Weg. Und ist das auch eine Anfrage, die du selbst losgesagt hast? Das spricht sich rum. Das weiß man im Kloster, gibt es immer wieder auch Klosterhelfer, die einem das dann weiter vermitteln, und dann wurde ich auch offiziell gefragt, ob ich das machen möchte, mich dafür zur Verfügung stellen möchte, und die Eltern suchen einen dann aus, und ich hatte 30 Eltern. Also und die sind einfach dann dankbar. Weil ja, die spenden dann auch diese Robe, die man dann hat, ja. Die wird von den Eltern gespendet. Ah, okay. Es gibt dann ein großes Fest in dem Haus noch. Ich hatte 30 Fest, deswegen war es für mich wahrscheinlich auch etwas anstrengender. Und die tragen einen dann, beziehungsweise gehen dann umringt dreimal um diese Sala, um diese Gebetshalle, wo diese Ordination stattfindet, geben einen dort ab und halten ein großes Tuch um dich rum, in dem du dich dann umziehst. Also ziehst du deine weißen Sachen aus und kriegst dann die Robe an, und damit das keiner sieht, halten die ein großes Tuch um dich rum. Das macht die Familie, und damit ist der letzte Akt, dann gehst du ins Kloster. Da fällt der Vorhang quasi. Genau, richtig. Und okay, es ist ein sowohl gesellschaftlich als auch als religiös ein sehr großes Ritual, sehr relevantes Ritual. Tja, dann ist man einer unter vielen Brüdern, hast du ja gesagt. Ne? Naja, genau. Unser Kloster war nicht so sehr groß. Wir hatten einen Abt und 2 Ajane. Ajane ist man, wenn man 10 Jahre im Kloster ist, erhält man die... das ist dann nochmal so eine Stufe, die man erreicht, um Lehrer zu werden. Um Dhammatalk geben zu dürfen, muss man Minimum 10 Jahre im Kloster gewesen sein. Das nennt sich dann Ajahn, großer Lehrer. Und wenn man mehr als 20 Jahre dort ist, ist man Lupidi. So nennt sich das. Das ist dann nochmal so ein Oberlehrer. Mhm. Bevor man dann nach 30 Jahren erst sich ablösen kann vom Kloster und einen eigenen Weg gehen kann mit einer Gründung des eigenen Klosters. Mhm. Da muss man also mehr als 30 Jahre Mönch gewesen sein. Und unser Abt hat da in einer Höhle, die da auch ausgestellt war, in diesem Wald, mehrere Monate zugebracht und dort das Kloster gegründet. Das war, als ich dort war, circa, schlecht zu sagen, 20, 25 Jahre her. Also Ich weiß nicht genau, wie alt er war, aber weit über 70 auf jeden Fall schon. Mhm. Also das finde ich ja schon faszinierend, dass auf der einen Seite hast du diese Art von Ausbildung, also du quasi du kannst bestimmte Niveaus erreichen, indem du eine wie auch immer geartete Bildung dir erwirbst. Ja. Und hier hast du das Phänomen mit den Ajahn und den weiterführenden Stufen, die sind rein zeitlich orientiert, also zeitlich, 10, 20, ja, 30. Ne? Ja, genau. Also man könnte quasi sich in die Ecke setzen und warten, dann ist dann die 10 Jahre hoch. Man muss die Fähigkeit schon mitnehmen. Ich wollte gerade sagen, genau, also es klingt eher so dann halt, dass man weiß, dass in diesen 10 Jahren einfach eine Menge passiert und man nicht drumherum kommt, auch Erfahrungen zu sammeln. Ja. Das ist so ein bisschen die Erfahrung der Älteren. Ja. So. Und es bleibt dir überlassen, welche Erfahrungen du sammelst. Die war ja Gott sei Dank lang genug da. Man rechnet da auch in Pansas. Pansa ist eine Regenzeit. Mhm. Und es gibt in ganz Thailand diese Regel, das ist, glaube ich, in Sri Lanka genauso, während der Regenzeit muss man in seinem Stammkloster sein, in dem man ordiniert wurde. Das ist mir auch bekannt. Und danach kann man dann sich frei im Land bewegen mit der Erlaubnis des Abtes. Eine Wandertour machen, also als Wandermönch durch die Gegend gehen oder in ein anderes Kloster zu gehen, um nochmal andere Lehren, anderen Lehrern zu folgen. Man folgt ja eher Lehrern. Mhm. Und deren genau, Aussagen, richtig. Ja. Wie ist denn das Verhältnis zwischen den Brüdern? Also jeder hat seine eigene Kuti. Ja, genau. Jeder Mönch hat seine eigene Kuti, die von einem weltlichen gestiftet wurde. Also wenn man Gutes tun will, spendet man und hat viel Geld, spendet man eine Kuti, die von den Dorfbewohnern auch gebaut wird. Mhm. Das ist unterschiedlich. Es gab in unserem Kloster sehr gute Kutis. Also der Abt hatte auf seiner Höhle, auf diesem Berg, wo er das Kloster gegründet hatte, ein festgemauertes Haus, was hatte eine Kammer praktisch, ein Raum, in dem er auch schlief und seine Lehren hatte, aber sonst ein großes Dach drüber, so wie so ein Vordach in der Veranda, wo wir alle drunter Platz hatten. Da haben wir immer den Tee nachmittags bei ihm eingenommen und gab auch immer eine Lehrrede dann noch von ihm. Wie viel wart ihr in dem Kloster? Wenn wir voll waren, waren wir 16. 16? 16. Na gut, die finden auch einen besonderen Platz. Das war aber nur zur Pansa-Zeit. Fest dort waren nie mehr wie 7, 8. Denn dann waren noch manchmal 9. So. Ja, genau. Mhm. Oder hatten irgendwas zu tun in der Stadt. Einer war in der Stadt und hat da Unterricht gegeben. Mhm. Der kam nicht so oft. Der war aber öfter da als jetzt nur zur Pansa. Mhm. Das ist also diese Waldkloster, den wird ja auch mal nachgesagt. Oder dass halt die doch weniger sozial engagiert quasi Unterricht geben in der Stadt oder so in Häkchen Sozialarbeit machen, offen im Umgang mit anderen Menschen sind, sondern eher zurückgezogen leben, eher auf sich selbst zurückgezogen und ein bisschen was für die Dorfgemeinschaft quasi tun, im spirituell-religiösen Sinne und dadurch dafür dann halt von den Dorfgemeinschaften wieder auch mit Nahrung versorgt werden. Aber aber das mit der Nahrung hat einen anderen Hintergrund. Man wird da generell versorgt. Also egal, die Leute wollen gute Karma-Punkte sammeln, stehen morgens früh auf und stiften Essen, teilen das. Und oft ist es sogar so gewesen, weil das ja sehr, sehr, sehr arm war. Unser Kloster war gut 2 Stunden Fußmarsch vom nächsten Kloster Dorf entfernt. Wow. So lang ging der Almosengang immer, 2 Stunden hin, 2 Stunden zurück. Ungefähr 1 Stunde auf dem Almosengang, der auch barfuß sein muss und schweigend. Und übrigens, da gibt es auch wieder eine Hierarchie. Der Abt geht zuerst, wenn er denn mitgeht, der ist freigestellt, der muss nicht mitgehen, er wird von den anderen mitversorgt, aber vom Lumpini an, dann die stehen ganz vorne, weil die auch am längsten im Kloster sind. Und dann geht dann immer der dahinter ins Kloster eingetreten, seine Ordination bekommen hat, steht immer einen Schritt weiter hinter. Und so sitzt auch hinterher beim Essen und so ist das in der Schlange beim Almosengang. Mhm. Zum Letzt ist immer der Novize. Also als Praktikant darf man schon vor dem Novizen stehen. Weil Novizen sind die noch nicht volljährig sind. Die haben zwar schon die braunen Roben, die haben auch mehr als 126 Regeln, aber sie stehen immer noch unten drunter, weil sie diese Vollordination noch nicht haben. Genau. Mhm. Und als Praktikant ist man kurz vor den Lehren, vor den Weihen und darf dann deswegen schon Weiter vorne stehen, Reihe. Genau. Das heißt also, man hat schon gleich die Frage, wie viel bekommt man in die Schale gelegt? Was ist noch übrig? Ja, aber das gibt vorne, die greifen zuerst ab und ja, deswegen wenn die ganz genügend haben, gehen die auch weiter, damit die anderen auch eine Chance haben, was abzukriegen. Okay, also das heißt, wird sehr gerecht aufgeteilt. Ja. Und bei uns war das auch immer nur ein Einsammeln. Es war nicht für jeden Verein selber, ja, sondern man hat das dann zurück im Kloster wieder abgegeben. Die Klosterhelfer haben das dann aufbereitet, wie auf so einer Tafel. Mhm. Dann sitzen die Mönche in der Speisehalle auf einem Podest und die ganzen Dorfbewohner kommen und setzen sich dazu. Und dann haben wir das ganze Essen mit allen geteilt. Und das waren dann so kleine, ich weiß nicht, kennst du einen Hund? Das ist so ein Brett mit vier Rollen, so eine Möbelrolle. Ja. Wir sagen hier in Deutschland Hund dazu. Das gibt es da auch. Und da wurde immer die Schüssel mit dem Essen draufgestellt und dann schob ein Mönch das immer so weiter. Man nahm sich was in seine Almosenschale und schob die weiter. Und hat sich dann bedient, was man wollte. Ich komme echt, irgendwie finde ich es irritierend, weil es gibt da quasi traditionell, wenn du sagst, in welcher Reihenfolge aufgestellt wird und so weiter. Also es gibt da ganz klare konservative Hierarchien. Mhm. Und gleichzeitig, also deswegen passte das auch gar nicht, was ich jetzt gerade so angesagt hatte. Also ein Teil, zumindest wie ich das so war, ist ja auch halt die Sache mit dem Ego irgendwo zu relativieren. Ja, irgendwie. Und wenn man sich quasi, wenn man sagen würde, ich greife mir jetzt am meisten, weil ich stehe vorne, wäre das ja total der absolute Ego-Move, sagen wir mal. Und darum geht es ja gerade gar nicht. Sondern es geht ja tatsächlich irgendwie, also heißt, egal wie viel wer nimmt, wie du sagst, wenn hinterher wieder quasi allgemein geteilt wird, dann hat das Ego da wieder auch überhaupt keine Rolle. Da lernt man auch mit umzugehen. Aber warum gibt es diese Hierarchien? Warum? Also weil da wird ja schon dann halt in irgendeiner Weise... Weil die mehr Erfahrung haben auch. Also es geht um Respekt dann im Sinne. Respekt, Hierarchien, viel Respekt. Überhaupt Respekt. Du hast nach allen Seiten Respekt. Ja. Gerade so mit dem Essen, das ist auch so ein Ding... Das war für mich ja sehr schwierig. Ich konnte ja essen, wann ich wollte, vor der Klosterzeit. Dann komme ich ins Kloster und man macht nur einmal am Tag einen Almosengang. Man isst auch nur einmal am Tag. Und zwar gibt es da eine buddhistische Regel, du darfst nur von Sonnenaufgang bis mittags gegessen, also essen. So, und in der Zeit aber nur einmal. Das heißt nicht, du darfst während der ganzen Zeit essen. Genau, so. Wenn man so ins Kloster reinkommt und merkt, okay, ich darf jetzt nur einmal essen, dann versucht man erstmal so viel wie möglich zu essen, um über den Tag zu kommen, weil man kriegt ja dann 24 Stunden nichts. Das war immer richtig, wenn man auch weiß, es ist nur ein bisschen Reis und das war ja dann auch diese Waldklostertradition, das ist ja diese ganz schlimme, strenge Gruppe. Ja, ja, genau. Die sind ganz strenge Vegetarier. Es gibt ja auch kein Fleisch, was sättigt oder so. Deswegen bin ich ja auch in so ein Kloster gegangen, weil ich wusste, Thais essen auch alles, was nicht schneller ist als der Koch. Und es gibt sehr viel ekelhafte Sachen und ich bin sehr mäkelig. Ich überlebe das nicht, wenn ich dann nicht die Möglichkeit habe, nur vegetarisch zu essen. Okay. Und da konnte ich bedenkenlos alles essen. Ja. So. Und dann habe ich mich die ersten Tage so dermaßen überladen mit Essen. Weil du Angst hattest, Hunger zu haben. Angst hattest, Hunger zu haben und nicht über den Tag zu kommen. Und ich bin unausstehlich, wenn ich Hunger habe. Mhm. So, das war das Problem. Du bist dann nur noch mit Verdauen beschäftigt und kriegst nichts mehr auf die Reihe. Als ich da von diesem Gedanken weggekommen bin, war auch die Angst weg, mein Mönch oder mein Bruder, der vor mir sitzt, könnte mir die letzte Milch nehmen oder könnte mir das letzte Stückchen Salatblatt da rausnehmen. Für mich bleibt nur noch der Reis. Das fällt von dem Moment ab. Komplett weg. Weil du vertraust und du weißt, du lernst wirklich, das Essen ist kein Genuss. Es ist einfach nur, es erhält deinen Körper. Mhm. Und so sollte man das auch sehen. Wenn wir dachten immer halt, wenn es dann um diese Zeiten ging, ne? Also Essen bis dann und dann, irgendwo stand mein Buch, dass die Idee dahinter war, dass die Mönche halt auch genügend Zeit für die Praxis, für die Meditationspraxis haben mögen und nicht die ganze Zeit damit beschäftigt sein sollen, sich das Essen zu organisieren. So ungefähr. Oh, es ist Mittagszeit und Abendessenzeit und man rennt wieder los. Ja. Wenn du dann sagst, das sind 2 Stunden Fußweg in eine Richtung bis zum nächsten Dorf, dann bist du ja wirklich, also was jetzt Nahrungsorganisation angeht, schon mal am Vormittag voll beschäftigt. Hm. Dann wird gegessen. Aber wir sind um 6 Uhr losgegangen. Nein, und dann seid ihr um 12 Uhr dann? Ja, von 6 bis 8 meistens gelaufen, eine Stunde, 9 und dann so um 11, um 12 gab es Mittag, genau. Kurz vor 12. Ja, und ab da dann halt irgendwie geht es ums Business, weswegen man da ist. Ja, dann ist erstmal dann nochmal Ruhe angesagt. Also in der Mittagshitze, da ist ja dann wirklich auch Mittagshitze angesagt. Dann gab es dann nachmittags, gab es dann das große Quamsa Art, also das Reinigen, das jeden Tag von allen Mönchen gemacht wurde. Es hieß, die Sala ausfegen, die Wege fegen. Der Dschungel war immer gefegt, weil in Thailand sind 5 Jahreszeiten gleichzeitig an einem Baum. Das heißt, es ist auch ständig Herbst und die Blätter fallen runter. Es sind riesengroße Blätter, unter denen sich jede Menge Tierzeug, auch gefährliches Tierzeug, verbirgt. Man soll ja nicht töten und auch nicht ins Tod treten. Also immer in Achtsamkeit leben und damit einen die Tiere nicht vor Schreck beißen, soll man die Wege frei halten, damit man auch gleich sieht, wo man hintritt. Also das hat schon einen tieferen Sinn. Ja, macht Sinn. Und so gab es dann Arbeiten. Hinterher habe ich, wollte mein Abt, das ist auch eine schöne Geschichte, einmal die Woche sind wir von der Polizei abgeholt worden und zwar in ein nahegelegenes Gefängnis. Also es ist wirklich, Thailand hat man bestimmt auch schon aus Fernsehberichten gesehen, ist Knast wirklich die Hölle. Und das sind so 2 riesengroße, unüberwindbare Mauern, die hintereinander sind. Also in der Mitte ist nochmal ein Gang und alles hoch bewacht. Und in diesem Innenhof gibt es einen riesengroßen Käfig, das ist der Schlafkäfig. Da gehen alle gefesselt rein und schlafen auf dem blanken Betonboden nachts. Tagsüber müssen sie irgendwelche Arbeiten verrichten. Es gibt einen Bereich, der ist wie eine offene Halle, da wird gegessen. Da wird auch Dhammator gehalten, weil einmal die Woche kommen Mönche und halten den Dhammator. Das habt ihr dann. Genau, richtig. Und das ist immer ein Ajahn und 2 Beisitzer. Und dann geht es auch in den riesen Innenhof immer im Kreis für einen Meditationsgang. Und alle, wirklich alle Gefangenen sind an den Füßen mit Ketten gefesselt. Und es ist ein riesiges Kettengerassel, wenn alles gleichzeitig da im Gleichschritt durch diesen Innenhof geht. Die Toiletten sind offen, die haben nur Seitenwände und ein Dach, aber nach vorne und hinten offen, man ist ständig unter Beobachtung. Das ist Panoptikum. Ja. Also es ist wirklich und grausam, ja wirklich. Und da waren ein Amerikaner, ein Kanadier und ich glaube 2 oder 3 Franzosen, das wechselte, die sind wegen Drogendelikten eingesperrt worden. Der eine hatte sogar lebenslänglich gekriegt. Ich wollte gerade sagen, Drogen ist ja sehr streng. Und deswegen durfte ich überhaupt Dhammatalk halten. Das war auch so der Einstieg in mein Dhammatalk. Ich hatte ja noch keine 10 Jahre. Um die Europäer genau. Ein bisschen mit genau. Spirituellem Überbau zu versorgen. Und ich sollte den Dhammatalk, weil ich mich auch schon sehr gut auskannte, in Englisch, denen vermitteln. Hat natürlich nicht so gut geklappt, weil die ja eher dran interessiert waren, was aus der Außenwelt zu erfahren. Und die haben mir dann Briefe diktiert, die ich dann mitgenommen habe, geschrieben habe und an die als Lebenszeichen an die Verwandten. Also ich habe da Verbotenes getan, hätte dafür auch Ärger bekommen können. Aber es ist Gott sei Dank immer alles gut gegangen. Ja. Und dann haben die mir geschrieben und ich habe diese Briefe dann im Buch versteckt und so getan beim Dhammatalk. Also Kassiber, dann habe ich das an die RAF vorgelesen. Ja. Im Knast mit den Rechtsanwälten rein raus. Ich bin natürlich auch nicht irgendwie kontrolliert worden mit dem, was ich rein oder raus machte, Gott sei Dank. Hat man mir da vertraut und um denen ein bisschen ja, Gutes zu tun. So, ja. Wärst du dann nur exkommuniziert worden oder wärst du dann im Bau gewandert, weil du tatsächlich mit mir vorstellen, was dann wow. Passiert ist. Wow, da denkst du auch dreimal drüber nach, bevor du dann anfängst, solche Geschichten dann halt Unterstützungen zu leisten. Ne? Aber ich hatte irgendwie so innerlich den Drang und es ist nichts Böses wieder, ne? Es ist nichts Bösartiges. Genau, es ist eigentlich eine sehr, sehr dem Menschen zugewandte Unterstützende. Es war der Mittelweg und Buddha hat den Mittelweg immer wieder vorgeschlagen und praktiziert und das gemacht. Das hat die, glaube ich, am Überleben auch, wie sagt man, dazu beigetragen, dass Leben dass zu halten. Ja, genau. Also Hoffnung. Dass die Hoffnung nicht aufgeben, da doch irgendwann mal rauszukommen oder einigermaßen heil aus der Sache rauskommen. Und wie ging es dann jetzt für dich dann weiter? Letztendlich hast du ja da also viel gehört. Viel internalisiert. Mhm. Meditation heißt ja auch Kontemplation. Das heißt, du hast das, was du gehört hast, vermute ich jetzt zumindest auch sehr stark auf deine Kernfragen, die du mitgebracht hattest, angewendet. Genau. Ja. Man praktiziert ja sehr, sehr, sehr viel. Das und ist ja auch deswegen bin ich auch in dem Theravada-Buddhismus so ein bisschen verfallen. Meditieren ist eigentlich der ganze Leben. Der ganze Tagesablauf ist Meditation. Im Sitzen oder Stehen, im Liegen Sitzen, oder? Stehen, Laufen, im Arbeiten. Alles ist irgendwo Buddho. Das hat mit Einatmen, Ausatmen. Mhm. Diese Meditation ist eigentlich nur auf dem Atmen ausgerichtet. Ja, selbst wenn Gedanken kommen, nimmst du den auf, lässt ihn aber mit dem Ausatmen wieder gehen. Wie ist das nochmal? Atemmeditation? Ich habe schon die Vokabel nicht drauf. Nicht Satipatthana, sondern an mit dem Atem an. Naja, ist auch nur Sati. Muss man nachschlagen. Ja, für die, die es wissen wollen, schlag mal nach Atemmeditation. Ja. Das war sehr, sehr interessant. Also auch so im Gehen, die mit Gehmeditation. So rechts, links, rechts, links und dann einatmen, ausatmen und das so koordinieren. Fand ich schon sehr interessant. Es gibt dann nochmal die Schweigezeit, für die, die das ein bisschen intensivieren wollen. Die habe ich auch ausprobiert. Ich habe ein halbes Jahr geschwiegen. Es gibt dann auch nochmal extra Regeln. Man gibt bekannt, ab heute möchte ich Schweigemönch sein. Dann weiß jeder sofort Bescheid. Man wird dann auch nicht angesprochen, weil man darf ja nicht antworten. Man ist aber beim Almosengang dabei und bei diesen Hauptarbeiten ist man teilweise dabei. Man zieht sich aber die meiste Zeit zurück und darf dann in der Zeit auch nicht in seiner Kutti verbringen. Du musst draußen sein. Du bist draußen an einem Baum, meistens dann im Schneidersitz oder so. Mit den ganzen wilden Tieren. Ja, und dann bist du da tief in dir versunken und das habe ich fast ein halbes Jahr gemacht. Wow. Das gibt einem unheimlich tiefe Praxis. Und dann gab es noch ein ganz großes, schönes, einschneidendes Erlebnis, da mein Abt auch einer derjenigen war, die schon sehr alt waren, sehr erfahren waren, wurde er immer auf dieser Konklave, ich sag's immer, im Christentum ist es ein Konklave, alle paar Jahre treffen sich die höchsten Äbte und debattieren darüber, wie es weitergeht und wie ist der Stand und machen da Kirchenpolitik. So ist das da ähnlich. Und mein Abt wollte mich unbedingt dabei haben, weil er hat also festgestellt, dass ich Geld einbringe. Ich war da der Alien unter den Mönchen. Man hat festgestellt, da gibt es einen, der kommt aus einem reichen Land, hat alles aufgegeben, seinen ganzen Reichtum, um wie Buddha zu leben und dort die Zeit zu verbringen. Und den wollte man natürlich sehen. Das ging schon los beim Almosengang. Man darf sich ja nicht bedanken, man bittet um nichts und man bedankt sich für nichts. Und ich habe mir gedacht, diese urarmen Leute, die nichts haben und ihr letztes Essen noch geben, klar, sie kommen dann 2 Stunden später und essen mit uns wieder mit und wir teilen alles. Aber es ist ja auch ein Arbeitsaufwand, den die da betreiben. Und sie wissen ja nicht, ob wirklich genügend zurückkommen. Wie kannst du denen Danke sagen? Und dann, ich durfte ja nicht reden mit denen. Dann habe ich sie angelächelt und ihnen dankend in die Augen geblickt. Und von da an hatte ich meinen Spitznamen. Ich war Prajim, das heißt der lächelnde Mönch. Mein richtiger Name war Prabuddhasaro. Das heißt, der, der dem Buddha folgt. War ich auch ganz stolz drauf auf den Namen, dass ich den gekriegt habe. Aber den hast du jetzt auch wieder abgegeben, ne? Also den gibt man, wenn man rausgeht, gibt man den wieder ab, genau. Naja, auf jeden Fall war dann so ein Konklave und mein Abt hat mich mitgenommen und 2 andere Mitbrüder und ein bisschen mit mir angegeben, würde ich sagen. Hat er natürlich nicht gemacht, aber das hatte so den Anschein. Ja. Ist auch wieder so ein mittlerer Weg, ne? Also die Frage immer halt, wird man instrumentalisiert oder nicht? Ne? Also was bringt man quasi? Man muss von was leben oder so und was, was ist okay, was ist nicht okay? Ja. Ne? Was begibt man sich halt freiwillig rein? Was ist die... Das aber ist eigentlich over the edge, weil du hast ja mit der Kirche durchaus die Erfahrung gemacht, dass das halt der christliche Glaube und die Institution Kirche und ihre ausführenden Organe 2 unterschiedliche Paar Schuhe sind. Also ein Mitbruder hatte mir gesagt, dass jahrzehntelang war die Sala kaputt, hat es immer reingeregnet. Mhm. Die Buddha-Figuren haben sehr gelitten, die da drin standen, die auch vor Urzeiten mal gespendet wurden. Und je mehr Leute kamen und wussten, ich bin da, mich sehen wollten auch und mit mir sprechen wollten, die waren auch alle sehr an meiner Geschichte interessiert, dann haben die Spenden gemacht und plötzlich gab es ein neues Dach auf die Sala drauf. Und das ist ja auch wieder uneigennützig. Es hat dem Kloster ja sehr geholfen und den Mitbrüdern und Buddha-Figuren auch. Ja, ist also keiner gewesen, der sich die Kohle irgendwie aufs Konto getan hat. Es wurde sofort investiert und die waren ja dann auch eher Sachspenden. Ja. Für ein trockenes Dach, ein dichtes Dach ist das... Gerade in der Regenzeit, sehr, sehr wichtig. Und das ist das, was du quasi für deine mit Bruder tun konntest, du fürs Kloster. Genau. Aber wir schweifen schon wieder ab. Ja, stimmt. Das einschneidendste Erlebnis überhaupt war auf diesem Konklave, weil ein Mitbruder, der auch mit war, sagte dann oder fragte mich, ob ich Lust hätte, mit ihm zurückzugehen. Und dann hatte ich das so nicht so ganz verstanden, weil er sprach ja Isan und ich musste mir das irgendwie zusammen experimentieren und übersetzen im Kopf und dann, ja, und ich wusste gar nicht, was da jetzt so, ne? Ich hatte während der Hinfahrt, sind wir mit dem Auto hingefahren worden zu diesem Konklave. Über Stunden ging das, auch meistens geschlafen und ich dachte ein Stück und dann fahren wir irgendwie anders zurück oder so. Nee, und dann sagte er, es gibt nochmal ein paar Extra-Regeln, wir dürfen in keiner menschlichen Behausung schlafen. Das war mir jetzt auch nicht neu, weil man schläft dann im Dschungel auf der Erde. Wir hatten ja unseren Schirm dabei, unser Moskitonetz, unsere Matte, auf der man liegt, auf der Strohmatte und einfach so wie campen im Dschungel. Mhm. Zum Almosengang geht man zwar durch die Dörfer, aber dann muss man das Dorf wieder verlassen. Und man muss diesen Weg barfuß gehen. Das war also auch noch eine Regel. Ja, dachte ich, ist okay, wenn wir jetzt nicht zu viel Straße laufen, weil die sind glühend heiß da bei der Hitze. Eher so durch den Dschungel durch, ist schon angenehm, auch mal barfuß zu laufen. War ich ja jetzt mittlerweile auch schon gewöhnt. Ja, aber letztendlich waren da 680 Kilometer, die wir dann in über 6 Monaten gelaufen sind. 680 Kilometer ja, in 6 Monaten. Zu Fuß zurück. Und zwar war der Weg das Ziel. Wir mussten bis zur Pansa, bis zur nächsten zurück sein. Und wir hatten die Erlaubnis vom Abt. Und wir mussten den Weg zu zweit gehen, also Minimum zu zweit, weil einer passt auf den anderen auf, dass er keiner Versuchung unterliegt, dass ihm auch nichts passiert und man ist da so eine kleine Gemeinschaft. Mhm. 680 Kilometer ist ja so. Das ist schon nicht gleich um die Ecke. Von Berlin nach Bayern rein. So. Barfuß, ja, in 6 Monaten und nur draußen schlafen, einmal am Tag Almosengang. Da hat man natürlich dann, ja, wir haben uns unser Essen meistens nicht geteilt, was war immer ziemlich gerecht aufgeteilt, schon von vornherein. Das brauchten wir dann natürlich nicht teilen. Aber wir haben im Fluss oder in gebadet auch in einem Wasserfall, ganz viele Wasserfälle da gehabt. Isan hat viele Berge auch. Wir sind sehr vielen wilden Tieren begegnet. Ich hatte morgens eine schöne Begegnung mit einer Kobra, die mich dann über eine halbe Stunde beschäftigte, bis sie dann ihres Weges ging. Du hast dann quasi wie verharrt wie ein Kaninchen vor. Ja, so ungefähr, ja, ja. Wir haben zusammen meditiert, habe ich immer gesagt. Mhm. Ja, ich hatte keine Angst eigenartigerweise, aber Respekt. Respekt. Und das sollte man ja vor jedem haben. Das ist wahr, ja. Respekt ist ja nicht unbedingt negativ. Nö, muss auch nicht angstgetrieben sein, genau, Respekt. Richtig. Sondern auch ja, einen wohlwollenden Respekt. Genau. Ja, und da haben wir dann schon die schönsten Orte. Also ich hätte diese Orte nie gesehen. Vor allem dieses Licht, dieses mystische Licht. Im Dschungel ist ja nochmal eine ganz andere Luftfeuchtigkeit. Mhm. Und wenn dann hoch über den Bergen die Sonne aufgeht, das ist bei uns ist es eher morgenrot. Und das ist ein Morgenviolett, das hat ein ganz anderes Licht. Und morgens, wenn die Hitze noch nicht so hoch war, diese feuchte Luft, die transportiert Düfte ganz anders von diesen vielen exotischen Blumen. Dieser Wald riecht ganz anders. Ja, also synästhetisch ist er. Das war wahnsinnig. Wow. Ja. Das ist bestimmt auf jeden Fall etwas, was in dieser Lebensphase, in dieser Lebensrunde definitiv im Kopf gespeichert bleibt. Ja, das hat sich auch bis heute so, deswegen mache ich auch so gern Outdoor. Mhm. Draußen schlafen, um die Natur pur zu erleben. Mhm. Eins werden mit der Natur. Ja? Und in der Hängematte zu liegen und dieses schwebende Gefühl, was ich dann immer noch so im Kopf habe, von diesem luftgeschwängerten, duftgeschwängerten Luft da zu nehmen, das ist so ein bisschen wie High sein, ja. Mhm. Also mischt sich quasi dann halt die Erinnerung genau. mit der aktuellen Gegenwart, wo auch immer man hängt. Ja. Hm. Hm. Und wenn wir jetzt tatsächlich den Bogen machen Richtung, ich sag jetzt mal Ausstieg, das ist ja schon ein Unterschied zu der christlichen Klostertradition, dass du ja nur auf Zeit und niemand nimmt es dir übel, wenn du rausgehst. Genau. Also wenn du halt Schluss machst und wieder dein weltliches Leben aufnimmst. Also es war auch so eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Mir wurde von einem Mitbruder berichtet, der schon Lumpini war, also weit über 20 Jahre im Kloster gewesen ist. Der hatte dann plötzlich den Gedanken, doch nochmal das weltliche Leben zu erleben, weil er ist als sehr, sehr kleiner Junge ins Kloster gegeben worden. Er kannte nichts anderes und dachte dann, na, wenn er jetzt noch älter wird, er möchte das einmal erleben. Mhm. So wie wir sagen, wir möchten einmal erleben, ins Kloster zu gehen, ja, war das bei ihm umgekehrt. Und er ist überhaupt nicht mit dieser Welt zurechtgekommen und hat es auch nur 2 Jahre geschafft, mehr schlecht als recht, dieses Leben zu führen, ist er zurück ins Kloster gekommen und hat wieder bei null angefangen. Er war also dann noch weit hinter mir in der Schlange. Sämtliche Lehren, abgenommen worden, wenn er raus ist. Genau, er hat zwar denselben Namen wieder bekommen, aber es war dann doch ein anderer Mensch, ein anderes Leben. Mhm. Das fand ich auch interessant. Also diesen Weg dann wieder zurückzugehen, ja. Und zu wissen, ich muss wieder unten anfangen. Ja gut, du wusstest es selber nicht jetzt unbedingt, wie lange es dauert oder ob du wieder zurückkommst, aber irgendwann ist der Zeitpunkt wohl anscheinend gekommen. Was war das Ausschlaggebende? Es gibt da keinen ausschlaggebenden Punkt. Es ist einfach so, salopp gesagt, genauso wie ich die Stimme in mir gereift ist, du musst dahin, du gehst den Weg, ist irgendwann die Stimme in mir gereift, jetzt hast du deine Fragen beantwortet? Wie lange willst du noch bleiben? Und der Ruf dann nach Hause war dann eher so die Stimme. Und zu sagen, du kannst das alles mitnehmen, du kannst zu Hause weitermachen, aber ich bin nun mal in Deutschland geboren und groß geworden und hatte den meisten Teil meines Lebens bis dahin hier auch verbracht. Und ich hatte dann wirklich irgendwann auch sowas wie Sehnsucht, da wieder hinzugehen. Okay. Also war das Gefühl da, dass es Zeit ist. Ja. Es war dann irgendwann so weit, dass ich gesagt habe, okay, das reicht mir jetzt. Und deine Fragen, mit denen du hingekommen bist, hast du dann Sachen wieder gepackt, weil es einfach Zeit war, oder hast du tatsächlich auch noch, bist du einen Schritt weiter bei diesem doch sehr großen Wurf, ne? Wo komme ich her? Also diese Sinnfragen. Hast du dann tatsächlich die Zeit auch? Also war es ergiebig auch in diesem Aspekt, die Klosterzeit, dass du noch etwas mehr über diese Sinnhaftigkeit... Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich habe einen ganz anderen Blick gelernt aufs Leben. Es hat mich komplett verändert. Ich bin ruhig geworden, ausgeglichen. Also ich war vorher doch schon eher so ein bisschen teilweise gehzornig. Ich habe schnell Sachen aufgegeben. Ich habe gerne die Schuld bei anderen gesucht. Heute suche ich die Schuld immer nur bei mir. Ja, würden die wiederum Leute sagen, das ist auch nicht gut irgendwie so, aber hey, letztendlich. Ja gut, aber in erster Linie erstmal bei mir, um zu gucken, hättest du es auch anders angehen können. Ja. Also Menschen wie Trump zum Beispiel, die würden dafür durchaus profitieren, weil das ist sehr konsequent. Oder auch bei, finde ich, rechten politischen Segmenten, die suchen immer die Schuld bei den anderen. Ein ganz großer Aspekt, den ich gelernt habe, ist, Dinge neutral zu sehen. Aber es ist ja ein Gefühl, was du projizierst und einer Sache überstülpst. Wenn du jetzt sagst, das ist positiv, das ist negativ. Was für dich positiv ist, kann für mich absolut negativ sein. Mhm. Obwohl es dieselbe Sache ist, aber du legst dem ein ganz anderes Gefühl bei. Und wenn ich das vielleicht als negativ sehen würde, muss ich aber fragen, warum? Was macht es mit mir? Woher kommt das? Und dann irgendwann stellst du fest, ich projiziere das selber, also kann ich es auch sein lassen. Und kann das Ganze neutral betrachten. Ja? Schubladendenken abzulegen zum Beispiel. Mhm. Einen Menschen zu sehen als Individuum, was er eigentlich gang und gäbe sein sollte, aber ohne Anmaßungen zu treffen und Wertigkeiten beizulegen. Ja? Sondern ihn respektvoll begegnen und zu sagen, ich liebe dich, du bist auch Mensch, du bist dein eigener Mensch. Und du hast eine ganz andere Biografie als ich. Und deswegen finde ich es immer spannend, mit fremden Leuten zu sprechen und aus ihrem Leben zu erfahren. Und kann man sich auch viel ableiten von. Manchmal gibt es auch Sachen, wo man sagt, die habe ich auch so oder so ähnlich erlebt. Ja? Aber ich bin ganz anders mit umgegangen. Ja. Und das macht für mich den Sinn des Lebens aus. Ich denke immer, wir kommen auf diese Welt nicht, es gibt keine Zufälle. Alles hat seinen tieferen Sinn. Mhm. Und ich denke so ein bisschen auch so auf die Reinkarnation hingesehen, dass man in diese Welt geboren wird, sich das aussucht, aber vergisst, warum man hier ist. Und der Weg ist einfach, das zu durchleben, was einem vorgegeben ist, und die Gefühle daraus zu übertragen oder so. Genau, kennenzulernen. Das. So, ich sage immer so, ich gehe so durch so einen Tunnel, das ist mir in Sri Lanka passiert, bei einem riesengroßen Buddha-Statue, da ist das ganze Leben Buddhas in einem Erdtunnel gemalt gewesen. Rechts und links an der Decke, schön ausgeleuchtet, ist man durch diesen Tunnel durchgegangen, durch die ganze Geschichte des Lebens von Buddha. Und das waren ganz tolle Bilder aus allen Stationen seines Lebens. Und irgendwann war man in dieser Buddha-Statue oben im Kopf und hat durch seine Augen aufs Leben getrachtet. Das war total sinnbildlich, ja. Mhm. Und so stelle ich mir das auch vor. Wir sind irgendwo in diesem Universum in so einem Tunnel drin und gehen durch diesen Tunnel und jedes Leben ist ein Bild. Und man sieht das Bild und man kann das sehen, aber man hat keine Erinnerungen dran. Und die Erinnerungen an das, was da in diesem Bild passiert, sind die Gefühle, die einem das transportieren. Und deswegen bin ich auf dieser Welt, um diese Gefühle kennenzulernen und mitzunehmen. Und wenn ich meine Sachen erlebt habe und gefühlt habe und weiß, wie sich das anfühlt, ist es dann vorbei und ich trete über in ein neues Leben. Und deswegen ist es auch so egal, ob man als junger Mensch, als Mittelalter oder als ganz uralter Mensch stirbt, wenn einfach deine Gefühle für dieses Bild alle vollständig sind, entscheidet man sich selber weiterzugehen. In die nächste Runde. In die nächste Runde, genau. Mhm. Und der Übergang ist halt so unterschiedlich. Die einen gehen freiwillig, die anderen unfreiwillig, durch Krankheit, durch Unfall, durch was weiß ich, ermordet worden, abrupt ab. Aber ja, was, Organversagen, wenn man alt ist. Und da versuche ich das auch wieder neutral zu sehen. Es ist dann einfach so. Mhm. Alles hat seine Zeit. Alles ist eine gewisse Zeit da und dauert eine Zeit. Und wenn es vorbei ist, ist es vorbei. Ja. Das ist ja das tatsächlich wieder, also das Metaphysische im Sinne von religiöser Überbau. Also da, wo halt es keine Beweise für gibt. Dieses Modell, sage ich jetzt mal, was dann halt einem angeboten wird, finde ich schon sehr hilfreich. Weil Das kann man machen. Also da gibt es jetzt auch nichts, was man dialektisch abwägen müsste oder sowas halt. Es ist ein Modell, was dir die Zeit, die du jetzt gerade hier mit deinem Bewusstsein hast, ziemlich sinnstiftend dich verleben lassen kann und dir einfach bestimmte, vielleicht, also ich glaube, viele haben ja Angst vor dem Tod. Ne? Solche Sachen relativieren sich, finde ich, wenn man mit so einem Modell wenn man so ein Modell für sich als stimmig oder sinngebend adaptieren kann. Und niemand wird dadurch in irgendeiner Weise negativ beeinflusst oder so, sondern ich denke, Angst habe ich vor Dingen, die ich nicht kenne. Das ist immer so dieser Urpunkt, was auf mich zukommen könnte, weil ich nicht weiß, wie sich das anfühlt, weil ich nicht weiß, was da passiert, wie ich das aushalten kann. Mhm. Das macht so, erzeugt so Angst. Und wenn ich mich von früh genug in meinem Leben damit auseinandersetze, dann wird diese Angst abgebaut. Ja, oder man kann gar nicht erst so sich manifestieren. Ja, es war zum Beispiel auch so, es gibt, Buddhisten lassen sich verbrennen. Und es gibt keine Krematorien wie bei uns hier, sondern immer im Kloster ist ein Krematorium und es wird der Ritus von den Mönchen, war auch meine Aufgabe mit, gestaltet, dass dieser Mensch verabschiedet wird. Die ganze Familie und es gibt ein Ritual und dann wird er da reingeschoben in ein kleines Mini-Krematorium und brennt so circa 24 Stunden. Also länger als in einem anderen Krematorium, weil die Hitze es nicht so heiß ist. Und die Mönche sitzen die ganze Zeit dabei und gucken dazu, wie das verbrennt. Das wäre diese Endlichkeits- Genau. Und du bist also damit konfrontiert, was passiert mit deinem Körper bei dieser Verbrennung, wo gehst du hin? Was passiert aus dir? Ja? Und dann kommt ein Teil der Asche kommt in die Klostermauer für einen gewissen Zeitraum, dann kommt die da auch wieder raus. Ein Teil nehmen die Angehörigen mit als für den Haustempel, für den Ahnentempel, da kommt die Asche rein und ein Teil wird ins Wasser gegeben und zu den Elementen wird zurück in die Welt gegeben. Ist bei uns anders, aber ich habe das mitgenommen. Also wir haben also mit einem großen Freundeskreis, wir haben uns einen Baum gekauft in Friedwald. Wir haben uns damit auseinandergesetzt. Wir wollen alle verbrannt werden an diesem Baum. Mhm. Wir gehen regelmäßig einmal im Jahr an diesen Baum, besuchen den und freuen uns, dass wir noch da sind und alle zusammen sind und möchten auch nach dem Tod zusammen da an diesem Platz verweilen. Ja. Das ist immer ein tolles Ritus so und das nimmt auch ganz viel Angst. Also ich weiß, wo ich hinkomme. Ich habe meine Beerdigung komplett organisiert, so wie ich das haben möchte. Ich habe schon mal eine Urne in der Hand gehabt und die muss ja schnell verrottbar sein. Es darf nicht irgendwie, weil für mich ist es echt gruselig, wenn man hier so auf die Friedhöfe geht. So. Und diese Urnenhalle, das sieht aus wie Kaninchenställe. Teilweise stehen die da offen, rosten vor sich hin. Dann klebt ein gelber Zettel drauf, Nutzungsrecht abgelaufen, bitte bei der Friedhofsverwaltung melden. Ja, das ist dann das bürokratische Moment. Ah, es ist so grauenvoll. Oder ich komme in ein Loch, wo bei einer Erdbestattung schon, wer weiß, wie viele Menschen vor dir gelegen haben, weil die sind ja uralt, die Friedhöfe. Und, ach nee. Das ist, also für deine Wertekonzepte, die du hast, ist das nicht das attraktive Angebot. Richtig, ja. Und so bin ich Nahrung für diesen Baum, der dann weiterlebt. Das ist ein wunderschöner Eiche. Ja, ich mag auch diesen Zyklus. Ja, ja. Das Bild des Zyklus. Toller Ort da mit Tieren. Also ich bin da auch schon zu jeder Tages- und Nachtzeit gewesen. Mhm. und habe mir das da angeguckt einfach, ja. Ich würde gerne mal mit der Hängematte dort abhängen. Okay. Was andere sehr spooky finden, aber ich sage, was soll einem da passieren? Wer soll einem da begegnen? Nein, nicht groß. Das ist halt höchstens wieder eine juristische Frage, weil es ja nun irgendwo ein Friedwald ist. Genau. Ja, aber ich störe ja doch keinen. Nö, eigentlich nicht. Also das ist, wie gesagt, das ist das Doofe zwischen den bürokratischen und formalen Akten und dem, was, weil was du ja machst, oder was ihr macht, finde ich, ist ja einfach diese Etappen, also die Zeit des Lebens und die Zeit des Verstorbenseins einfach ein bisschen zusammenzubringen, zu überlappen zu lassen. Ja. Also man beschäftigt sich zu Lebzeiten schon mit dem, wie es vielleicht vermutlich könnte sein, danach sein könnte. Man kriegt also, und damit ist es ein fließenderer Übergang halt. Das heißt, es sind halt wirklich nicht verschiedene Etappen, sondern es ist alles das Gleiche. Also es ist ein Prozess, ja, irgendwie so. Und vielleicht ein Zyklus irgendwie so. Und da ist das dort Verweilen zu Lebzeiten, sich auch damit zu beschäftigen, was wohl passieren wird, eigentlich ein willkommenes, also ein positives Ding halt irgendwie und sollte nicht durch juristische Auflagen halt verboten werden, weil man das halt nicht so macht. Ne, dann sitzt also ich weiß auch nicht, ob das verboten ist. Ich weiß es auch nicht genau. Weil es ist keine Störung, wenn ich tagsüber dahin kann und kann tagsüber trauen, ja, also, nicht nachts. Also wenn es geht ja um die Störung der Totenruhe, ja, wenn überhaupt, aber warum soll man nicht auch auf, ich weiß auch nicht, ob Leute tatsächlich ihre Familie in der Nacht auf dem Friedhof zum Beispiel besuchen. Also wir haben ja diese total kulturell überformten Horror-Stories mit zwischen Zombies und whatever, ja, irgendwie und Leichenschändung oder sowas halt meistens im Kopf, aber ich denke, es kann auch ein sehr innige Erfahrung sein, dann halt sich zu dieser Uhrzeit auf dem Friedhof einzufinden und den Bezug zu seinen Ahnen zu suchen und die Erinnerung zu pflegen. Ne, irgendwie. Und da kommt bestimmt auch was bei raus, wenn du das tust. Und das ist nichts Negatives. Nee, garantiert. Weil wenn du andere Kulturen anschaust, so wie Mexiko, weiß ich, da gibt es einmal im Jahr dieses Totenfest. Ja, stimmt. Wo sich auch alle als Skelette bemalen. Wo Kinder dann halt irgendwie irgendwelche Knochen ausgraben. Ja, und Tote hauen und die Süßigkeiten vom Haus. Ich weiß, aber das sind verschiedene Sachen. Pinata, ja, genau. Ich bin mir nicht sicher, aber es hat ja auch, wer haut denn Tote? Ja, ja, und warum wird der mit Süßigkeiten gefüllt? Ja, ja. Also sind ja auch Sachen, die... Also ich habe in Thailand erlebt, einen chinesischen Friedhof ist ganz anders. Da kommt der Sarg auf die Erde, also auf den Boden drauf und da wird ein Hügel drüber geschüttet. Also es wird kein Grab ausgehoben, sondern ein Berg aufgefüllt. Ein über Hügelgrab. Genau, und da ist auch vorne eine kleine Platte drin, also mit den Daten und so und auch ein paar Blumen und eine Bank und so. Und irgendwann nach 10 oder 20 Jahren, ich weiß nicht mehr genau, gibt es ein großes Fest für diese Familie, dann wird der Tote wieder ausgegraben. Und alle helfen mit, diesen vermoderten Leichnam da rauszuholen, der in sich zusammengefallen ist. Und holen die Knochen und das Skelett raus und dann wird das gemahlen und klein zu Staub und dann wird das Grab beseitigt. Mhm. Also auch, also ist eine Episode gewesen dann letztendlich auch. Ja, nichts Finales. Ja. Das wird wieder beseitigt. Es gibt aber ein danach quasi dann. Das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Also es ist ein ganz anderer Umgang mit Tod. Und das hat aber nichts mit Buddhismus zu tun, müssen wir dazu Nein, sagen. Nein, das ist so ein chinesisches Ritual. Na gut, ja. Vielleicht ist der Bogen tatsächlich auch hier geschlagen jetzt im Gespräch. Also Stefan, vielen Dank für diese interessanten Einsichten. Naja, und wie nennt sich das dann? Also reingucken. Reinzugucken in das, was du da erlebt hast. Und dann sage ich mal, dass das hier die Kiez-Biografien waren. Diesmal Ausgabe 20 mit Stefan und über das Leben als buddhistischer Mönch in Thailand. Wer andere Kiez-Biografien hören möchte, der möge sich auf die Homepage begeben, www.kiezbiografien.de mit anderen Biografien und anderen Geschichten. Und ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Und wenn das tatsächlich zyklisch sein sollte, dann sehen wir uns auch nochmal wieder. Bestimmt. Also Stefan, Dankeschön. Gerne. Und tschüss.